Der Vergleich zu den Konservativen ist hier aufschlussreich. Linke konzentrieren sich eher auf persönliche Freiheit, Konservative eher auf ökonomische. Daraus folgt auch die Rolle, die sie jeweils für den Staat vorsehen. Die Konservativen wollen eher, dass sich der Staat ökonomisch zurückhält, um nicht die Freiheit, verstanden als freie Handlungsfähigkeit der Unternehmen, zu gefährden. Die Linken wollen, dass der Staat gesellschaftlich eingreift, um Freiheit als freie Entfaltung von Minderheiten und Benachteiligten zu sichern. Die Liberalen liegen genau zwischen den Konservativen und den Linken. Sie wollen sowohl im bürgerrechtlichen als auch im wirtschaftspolitischen Bereich Freiheit, fassen diese aber negativ auf. Und das heißt, weniger Eingriffe des Staates in das Privatleben und in die Wirtschaft. Der Prototyp des Liberalen ist der kosmopolitische Start-up-Gründer. Er will autonom leben und von der staatlichen Bürokratie in Ruhe gelassen werden. Hier machen sich übrigens auch Genderunterschiede bemerkbar. Überspitzt gesagt sind in der Gruppe der Progressiven die Frauen eher links, grün und hilfsbereit, die Männer eher liberal, hedonistisch und egoistisch. In Deutschland dürfte das bei den Wählern der Grünen und der FDP sehr ähnlich sein. Auch wenn diese Parteien die Binnendifferenz zur anderen Seite überdeutlich betonen, wohnen ihre Wähler nah beieinander und nicht wenige sind sogar miteinander verheiratet. Alle reden also von Freiheit. Gemeint ist damit aber nicht dasselbe. Bei dem Schlagwort Fairness ist es nicht anders. Auch das hat mindestens zwei Lesarten. Konservative und Liberale verstehen darunter eher Leistungsgerechtigkeit. Einfach gesagt, jeder kriegt das, was er sich erarbeitet hat. Linke haben eher eine soziale Verteilungsgerechtigkeit im Blick. Jeder sollte ungefähr so viel haben wie die anderen auch. Die Linken verbinden ökonomische Fairness eng mit Fürsorge, die Konservativen eher mit Loyalität. Wer ihrer Meinung nach auf Kosten der Gruppe lebt, darf keine Milde erwarten. Die Liberalen sehen ökonomische Fairness als eine Frage von Freiheit, weil jeder seines Glückes Schmied ist. Das erklärt, warum sich beispielsweise FDP und CDU in Wirtschaftsfragen, wo es um Leistung geht, nahestehen, auch wenn sie in Gesellschaftsfragen bei Fairness oft weit auseinanderdriften, etwa wie bei der Gleichstellung der Homo-Ehe.